Deutschlandfunk Soundcheck. Kaum angestaubt und schon wieder da. Musik der 80er Jahre. Am Mikrofon ist Thomas Elbern. Guten Abend. You were working as a waitress at a cocktail bar when I met you. I picked you out, I shook you up and turned you around. Turned you into someone new. Is true, but even then I knew I found a much better place, either with or without you. The 5 years we have had has been such good times. I still love you, but now I think it's time I live my life on my own. I guess it's just what I must do. Don't you want me? Vielleicht hätten Human League in den 80ern schon so geklungen, wenn sie die technischen Möglichkeiten gehabt hätten. Das waren die schwedischen Alcazar mit dem Human League-Klassiker Don't You Want Me Baby. Mit ihrer Coverversion reihen sich Alcazar nahtlos in den immer noch anhaltenden Trend ein, Stücke aus den 80ern ins aktuelle Jahrtausend zu nehmen. Und darum geht es in diesem Soundcheck. Einen richtigen Boom gab es gerade im amerikanischen R&B-Bereich mit Stücken von Phil Collins, die dann entweder gesampelt oder gecovert wurden. Beispiel die erfolgreiche Brandy und ihre 2002-Version von Collins' Another Day in Paradise. Cold. street. He can see she's been crying. Yeah, she's got blisters on the soles of her feet. Let me help you out. She can't walk, but she's trying. Neudeutsche Welle und Clubmusik, das dachte sich DJ Xela Alex, alias Alex Christensen, und nahm ein Sample von dem Fehlfarbentitel Früher 80er. Es geht voran und verarbeitete das in seinem Computerpark zu einem Dance-Track. Diese Neuversion von 1998 verpuffte recht schnell wieder, im Gegensatz zu Fehlfarben, die gerade in den letzten Monaten wieder im Rahmen der Ausstellung Zurück zum Beton wieder im Gespräch waren. Es geht auch originell mit Neuversionen von 80er-Stücke. Es gab diesen kleinen Hit von Corey Hart, Sunglasses at Night, der in diesem Jahrtausend schon wieder angesagt war, weil ihn der kanadische Tiger und sein Partner Sinterius sehr eigen und elektrolastig interpretiert haben. Bei der amerikanischen Singer-Songwriterin Tori Amos ist man für Überraschungen nie sicher. Auf ihrer CD Strange Little Girls hat sie ihre Lieblingssongs sehr eigen interpretiert, darunter auch viele Songs aus den 80ern, wie I Don't Like Mondays von den Boomtown Rats, Enjoy the Silence von Depeche Mode und eben Strange Little Girl von den Stranglers. Letzteres ist ihr wirklich gut gelungen. Recht oft vorgemacht worden, gerade von deutschen Bands, bekannte Hits aus den 80ern zu verrocken. Es gab sogar Bands, die ausschließlich damit Erfolg hatten und einige, die mal eben mit einer weniger oder mehr gelungenen Coverversion auf sich aufmerksam machten und dann wieder verschwanden. Nicht viel gehört hat man von Seesaw, einer deutschen Band aus dem Frankfurter Raum, die sich Paul Youngs Klassiker Come Back and Stay vorgenommen haben. Nicht das einzige Beispiel in dieser Sendung von Rockversionen von aktuellen, von 80er-Songs. Since you've been gone, shut my eyes and I fantasize that you'd be with me. Will you ever? that you'd return. Wish that you'd be mine till the end of time. Don't wait any longer. Why don't you come back? Come back and stay. Nicht die erste Rockband, die sich Bronski Beats Small Town Boy vorgenommen hat, aber eine recht erfolgreiche. Paradise Lost waren das mit ihrer verrockten Version zu finden auf ihrem aktuellen Album Symbol of Life. Mittlerweile wieder in der Versenkung verschwunden ist der Brite King, der sich als Elvis-Imitator diesen Namen zugelegt hat und so manchen Song ver-Elvist hat. Passabel ist seine 99er-Version des 80er Joy Division-Hits Love Will Tear Us Apart, übrigens auch oft gecovert worden, aber in diesem Fall doch auch wieder recht eigen. Hier ist The King. When routine bites hard and ambitions are low and resentment rides high but emotions won't grow and we're changing our ways taking different roads. And love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Why is the bedroom so cold? Turned away on your side. My timing that flowed, our respect runs so dry. Yet there's still this appeal that we kept all our lives. And love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart. All my failings exposed. There's a taste in my mouth. Desperation takes hold. Yet it's something so good just can't push you no more. Love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Wenn er nicht gerade selbst erfolgreich ist, dann ist er so etwas wie der Kurator der deutschen Pop- und Rockmusikgeschichte. Herbert Grönemeyer hat mit seiner CD-Box Pop 2000 einen wirklich tollen Querschnitt der Pop-Musikgeschichte Deutschlands geliefert. Parallel dazu erschien der Sampler, das gab's nur einmal, wo deutsche Titel aus den 80ern von aktuellen deutschen Bands gecovert wurden. Mit die beste Version kam von Grönemeyer selbst. Trios Da Da Da quasi im Grönemeyer 2000 Mix. Aha, aha, aha. Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Geht nur das, was du verstehst? Aha. This is what you got to know. Loved you though it didn't show. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst meinst, dass nichts mehr geht, aha. Und die Sonne wandert schnell, aha. After all it's said and done, it was right for you to run. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, aha. Ich lieb mich nicht, du liebst mich nicht, aha. Ich lieb dich nicht, du liebst dich nicht. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da. '83 erschien Kraftwerks Tour de France, 17 Jahre später die lateinamerikanische Antwort darauf, gemacht von Uwe Schmidt alias Senior Coconut, der aus seiner Wahlheimat Santiago de Chile heraus einer der originellsten Kraftwerk-Versionen überhaupt aus dem Hut gezaubert hat und bei den sehr wählerischen Kraftwerk selbst für Aufhorchen gesorgt hat. Hier seine Version von Tour de France. Homo Sapien war damals ein Punk-Song der britischen Buzzcocks aus den frühen 80ern, hier interpretiert von einer Band, die selbst zu dieser Zeit aktiv war und es immer noch ist. Simple Minds, die auf ihre CD Neon Lights vom letzten Jahr ihre Lieblingsstücke covern, und dazu gehörte auch dieser gerade gehörte Song Homo Sapiens im Ursprung von den Buzzcocks. Eine der bekannteren Gestalten aus den 80ern ist Gary Numan. Gerade Anfang der 80er hat er seine großen Erfolge mit seiner Band Tubeway Army gehabt, und in den späten 90ern gab es dann auf einmal ein richtiges Revival von Gary Numans Songs und Samples, als er dann bevor er in den 80ern dann irgendwie auch ziemlich unterging. Wie gesagt, in den 90ern gab es dann ein richtiges Revival. Das kam dann auch bis nach Deutschland und inspirierte dann auch so manche deutsche Band, Gary Newman Stücke mal anzunehmen und vielleicht das eine oder andere neu zu interpretieren. Die Band Linientreu hat sich dann Our Friends Electric vorgenommen, der große Hit von Gary Newman, allerdings in Deutsch. Hier ist Linientreu mit ihrer Version von Our Friends Electric. Sehr eigene Version von der deutschen Band Linientreu, sind Freunde elektrisch, Coverversion von einem Gary Newman-Titel. Hören wir bis zu den Nachrichten noch die Berliner Malaria, die mit Chicks on Speed, einer befreundeten Band, ihren 80er-Klassiker Kaltes klares Wasser kompatibel machten für die Clubs des neuen Jahrtausends. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck mit Musik der 80er Jahre im Neuen Gewand. Kaltes klares Wasser. Klares Wasser, kaltes. the back of my seat. Pink fingernail polish on your right breast, eating your pussy, and all around us, saturated in Caltes Clars Fossa. All over our demented intentions, strong legs standing on my bed, golden shower all over my face, big water beneath the little water, entrails pressed to the floor, silicone, silicone, silicone suction, the unwanted curves, exposed by Caltes Clars Fossa. Clarice.